21. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Sandra Schmidt. Winterstimmung von Ouyang Xiu, übersetzt von Richard Wilhelm. Die Wintersonnenwende lässt schon den Frühling ahnen. Die Mandelknospen alle vernehmen sein leises Mahnen. Des Abends im Turmgemache, da ist es so traulich und fein. Ein Mädchen steht vor dem Spiegel und schmückt sich für sich allein. Geschlossen sind die Riegel und niemand stört ihre Ruh. So schlüpft sie hinter den Vorhang und tut die Augen zu. Des Morgens, ganz verschlafen, da wacht sie wieder auf. Es ist schon spät, sie errötet und lacht, dann steht sie auf. Das Wasser in der Vase, von Alabasterweiß, ist über Nacht gefroren zu klar kristallenem Eis. Sie lässt an ihren Fenstern die Vorhänge alle zu, kalt ist es draußen, die Berge stehen fern in duftger Ruh. Der Sturmwind braust durch die Lüfte, verweht der Wildgänse rein, die Sonne sinket nieder im roten Abendschein. Und auf dem Flusse die Nebel, sie steigen in die Höhe, die dunklen Wolken kommen und bringen Frost und Schnee. Ende von Winterstimmung.